Heute bringen wir Teil 2 des Romans des österreichischen Schriftstellers, den Helmut Peschiner als Hörspiel bearbeitet hat. Ein Dorf mit dem Namen Schweigen wird von einem NS-Kriegsverbrechen eingeholt, das die Männer des Dorfes als Soldaten des Volkssturms begangen haben. Zwei Außenseiterfiguren gehen den Spuren des Verbrechens nach und versetzen die eingeschworene Dorfgemeinschaft in Unruhe. Das Auftauchen eines mythischen Wolfsmenschen und eine in allen Einzelheiten verwesende Natur verdeutlichen in der Geschichte die unaufhaltsame Rückkehr der Schuld. 1960 erschien der Roman »Die Wolfshaut«. Von Schriftstellern und Kritikern gelobt, wurden jedoch Roman und Autor schnell vergessen. Erst die Neuauflage von 1991 brachte Leberts Text wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Anlässlich der Neuausgabe nannte der Schriftsteller Karl Markus Gauss den Roman ein Meisterwerk der österreichischen Erzählkunst. Doch ward ich vom Vater versprengt. Seine Spur verlor ich, je länger ich forschte. Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst. Leer lag das vor mir. Den Vater fand ich nicht. Mitmachen! Immer schön mitmachen! Das ist die Politik! Das ist das Geschäft! Aber wir bleiben die Alten. Wir bleiben wir. Dann ist er hinausgegangen, hat sich auf seine Maschine gesetzt und ist losgefahren. Gesund wie immer. Nicht einmal besoffen war er. Na, und eine halbe Stunde später liegt er tot im Ziegelofen. Dann hat ihn der Schlag getroffen. Ja, ja, schon. Aber da fehlt doch noch etwas. Todesursache Herzschlag, bitte. Das ist festgestellt. Aber der Herzschlag muss der nicht auch eine Ursache haben? Die Toten haben Hunger. Man soll sie halt füttern. Das ist ja das Unglück. An ihnen ist ja alles ganz in Ordnung. Sie sind ein fabelhafter Kerl. Ja, sie sind prachtvoll gewachsen, sie haben ein hübsches Gesicht. Sie sind das Urbild einer Kampfjungfrau. Und sie scheinen auch noch stolz darauf zu sein. Ich frage mich, was muss denn noch geschehen, damit Glaube und Schönheit bei ihnen in Unordnung kommen? Und plötzlich ragte der Schatten Gottes vor ihm, reckte zwei drohende Arme ins Mondlicht empor. Aha. So siehst du aus. Die Wolfshaut. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman von Hans Lebert. Für das Radio bearbeitet von Helmut Peschiner. 2. Teil. Das war der 2. Schlag. Und diesmal war es Mord. Wachtmeister Habicht stellte es fest und auch der Inspektor des Landesgendarmeriekommandos stellte es fest. Die Beamten fuhren mit Wachtmeister Habicht zum Tatort. Der Polizeiarzt war bereits zur Stelle. Unter Aufsicht des Arztes packten die Beamten Schreckenschlager wie einen Sack an seinen Kleidern und wälzten ihn behutsam auf den Rücken. Ein roter Krater gähnte zu ihnen empor. Mit unvorstellbarer Wucht hatte die scharf geschliffene Waffe das Stirnbein zertrümmert. Kampf hat keiner stattgefunden. Der Körper des Toten weist keine Verletzungen auf, Herr Inspektor. Also kein Raubmord. Und Doktor, was schätzen Sie um welche Zeit? 11 bis 12 Stunden sind's auf jeden Fall her. Ich kann's nicht glauben, dass er einen Feind gehabt hat. Er ist mit jedermann Freund gewesen. Da hat er nie gewusst, woran er ist. Wer wohnt dort oben? Ein ehemaliger Matrose. Johann Unfreund heißt er. Ich glaube, Herr Inspektor, es wäre sehr wichtig, diesen Menschen dort oben unter die Lupe zu nehmen. Der Matrose war wieder einmal an das Fenster getreten und sah nun Habicht mit dem Inspektor den Berg heraufklettern. Und zwar direkt auf seine Tür zu. Avanti! Der Feind ist im Land. Hinauf da. Dort oben ist Heu. Versteck dich drunter. Aber fang mir nicht zu niesen an. Der Sträfling kletterte schlotternd die Leiter empor. Und da klopften draußen auch schon die Gendarmen. Der Matrose tat zuerst einmal die Leiter weg. Dann beseitigte er die Decken und Säcke, auf denen sein Gast geschlafen hatte. Dann öffnete er die Tür. Was ist denn los? Die Gendarmerie ist da. Sie werden mir einige Fragen beantworten, Herr. Ach so, werde ich das? Ist das so sicher? Jawohl, das werden Sie, mein lieber Herr. Na bitte, ganz wie Sie meinen. Und damit es keinen Irrtum gibt, Ihr lieber Herr, bin ich noch lange nicht. Gestern, von 19 bis 20 Uhr, wo sind Sie da gewesen? Hier oben, wenn Sie nichts dagegen haben. Können Sie das beweisen? Nein. Aber nehmen wir an, Sie wären zu Hause gewesen. Wenn dort unten wer um Hilfe ruft, müssen Sie es hier oben hören. Also passt einmal auf, um was geht's denn hier? Ihr sucht zu einer Schweinerei das Schwein. Ja, nun, brüllen hört man hier die ganze Nacht. Das sind die Leute, die Silvester feiern. Sagt mir, was geschehen ist, dann will ich sehen, ob ich euch behilflich sein kann. Na ja, so stellt sich der Laie das vor. Sagen Sie, das Brennholz schlägern Sie selber? Brauchen Sie etwa für Ihre Erhebungen Brennholz? Gott behüte, das wird gerade noch fehlen. Aber eine Hacke könnten wir brauchen. Wollen Sie uns nicht eine borgen? Warum nicht? Ich bin nicht ungefällig. Sie haben ja sicher mehrere Hacken. Drei im Ganzen. Wir werden uns eine aussuchen, wenn Sie gestatten. Wie es beliebt. Ich verwahre sie drüben im Schuppen. Mit einer Hacke hat man ihn erschlagen? Wen? Na jenen, unten neben der Eiche. Sie wissen also, was geschehen ist? Ich sehe, dass dort unten einer liegt. Und da sind Sie gar nicht hinuntergegangen, ihn anschauen? Wozu? Ich finde das gar nicht so interessant. Aber wie wollen Sie wissen, dass es ein Mann ist? Ich weiß es ja gar nicht. Ich denke es mir. Die Frauen werden gewöhnlich zu Hause erschlagen. Bitte, da sind meine Hacken. Eine kleine, eine mittlere und eine große. Na, wo steckt denn das Luder? Aha. Ja, die muss ich rein verschmissen haben. Ich habe sie schon lange nicht gebraucht. Gerade die Große hätte uns interessiert. Die hätte sicher in das Loch gepasst, das der dort unten in der Stirn hat. Das sucht sie doch selber, wenn ihr so schlau seid. Übrigens, wahrhaftig, da steht sie ja eh. Ja, ist ein wahres Glück für Sie, dass die Spinnweben dran sind. Jetzt schauen wir noch im Haus nach, wenn Sie gestatten. Und dort wird sich eine vierte Hacke finden. Also wenn ich sage, ich habe drei Hacken, so habe ich nicht vier. Wollen Sie hier Hausdurchsuchung machen? Ja? Na, dann weisen Sie eine entsprechende Anordnung vor. Anordnung? Ja, freilich. Ja, was denn sonst? Haben Sie sowas? Vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, von der Gendarmerie? Oder glauben Sie, ich bin vom Mond und Sie können mit mir machen, was Sie wollen? Wir sprechen uns noch. Kommen Sie, Habicht. Der Matrose sah ihnen nach und beobachtete, wie sie allmählich hinter den wirbelnden Flocken verblassten. Dann erst ging er in das Haus zurück. Kerl, komm herunter! Sie sind fort! Gendarmen! Man hat heute Nacht dort unten einen erschlagen. Ich bitte dich, hau ab in deinen Wald. Die Brillen klärt ein zweites Mal herein. Mach schon, dass du weiterkommst. Deine Strafe ist nicht groß. Geh in die Anstalt zurück und sitz sie ab. Als der vierte Tag gekommen war und die Leiche des Ermordeten, die man endlich freigegeben hatte, bereits in der Kirche lag, um beerdigt zu werden, brachen die Herren die Untersuchung ab. Sie stiegen in ihre Autos und fuhren nach Hause. Am Montag fand Schreckenschlagers Beerdigung statt. Die Trauergäste begriffen, dass es nun höchste Zeit war, etwas zu tun. Doch weil das erst besprochen sein wollte, gingen alle miteinander in das Wirtshaus. Es erhebt sich die Frage, wofür diese Exekutive überhaupt da ist. Da läuft jetzt so ein Mörder frei herum, beim Begräbnis seines Opfers schaut er zu, jeder kennt ihn, jeder weiß, der ist der Mörder. Nur die Herren Gendarmen wissen nichts. Ach so? Euch ist der Mörder schon bekannt? Ihr wisst schon alle, wer der Mörder ist? Ja, die wissen alle mehr als wir. Denen gibt's der Herr wahrscheinlich im Schlaf ein. Die haben alles schon heraus, was wir von der Gendarmerie noch nicht einmal ahnen. Das ist selbstverständlich Blödsinn. Man kann nicht einfach sagen, der ist der Mörder. Man kann Witterung aufnehmen, gell? Man kann eine Spur verfolgen, gell? Aber Beweise müssen erst her. Darauf kommt's an. Beweise gibt es nicht. Er hat nicht die geringste Spur hinterlassen, verstehst? Den wird man nie überführen können. Das ist es ja. Und deshalb muss jetzt von uns aus etwas geschehen. Oder sollen wir noch länger zuschauen, wie der ein Verbrechen nach dem anderen begeht? Und Prost! Sauf nicht. Jawohl, was gut, Leiter. Man sollte halt doch die Todesstrafe wieder einführen. Ja, was sein Mörder Geld kostet. Wir müssen zusammenhalten. Denn irgendetwas muss getan werden. Ich schlag halt vor, wir gehen am Mittwoch zum Habicht hinauf und verlangen, dass er den Matrosen festnimmt. Am Mittwoch, dem 7. Jänner, begab sich die Delegation zu Wachtmeister Habicht. Gleich vier! Donnerwetter! Ihr kommt mir wohl sagen, dass ihr den Mörder erwischt habt. Sehr richtig. Darum handelt es sich. Wir vom Gemeinderat, wir sind halt der Meinung, dass jetzt endlich was geschehen müsste. Nimm es uns nicht übel, Habicht, aber wir, die Bevölkerung, können nicht untätig zuschauen, wie ein Individuum, das im Verdacht steht, einen Meuchelmord verübt zu haben, weiterhin frei in der Gegend herumlaufen darf. Ja und? Wer ist denn dieses Individuum? Ich nehme doch an, dass du das weißt, dass man dir das nicht erst sagen muss. Doch, ich bin so blöd. Ich weiß es nicht. Also wir haben alle den begründeten Verdacht geschöpft. Und weil er eigentlich gar nicht dahergehört und auch gar nicht zu uns passt, dass der Matrose, der Sohn von dem seligen Unfreund, den alten Schreckenschlager umgebracht hat. Und bei Begräbnis verrät sich der Mörder. Anstatt sich wie jeder unter die Trauergäste zu mischen, schaut er von draußen über die Friedhofsmauer. Und schließlich auch die Sache mit dem Haus. Die Erbschaftsangelegenheit war ungeklärt. Es wäre der Gemeinde zugefallen. Und auf einmal ist er da gewesen. Nein, das ist alles ein großer Stiefel, was ihr da redet. Wir waren ja eh bei ihm. Ich selbst und der Inspektor waren oben. Er ist der Erste gewesen, den man verhört hat. Und warum hat man ihn nicht festgenommen? Aus seinem Verhalten war klar zu ersehen, dass er nichts damit zu tun hat. Ich kann nicht nur, weil ihr es so haben wollt, einen verhaften. Zur selben Zeit suchte Erna Eder, schweigend Starlet, Maletta auf, um sich fotografieren zu lassen. Und zwar ihrem Wunsch entsprechend. Und in Reizwäsche soll ich sie aufnehmen. Ich möchte halt gern so Bilder haben wie die Bilder von der Rita Hayward. Das wird mir unvergesslich bleiben. Was mich das kostet, können Sie mir nie bezahlen. Ich zahle es ja gar nicht selber. Wohl ein Manager aus den USA, der hier in Schweigen auf Talente Jagd macht, was? Dem werde ich selbstverständlich das Fünffache rechnen. Na, lassen Sie die Arme bitte unten, sonst brennt es mir noch Löcher in den Film. Ich will nicht Ihre haarlosen Achselhöhlen sehen, ich will wissen, wem ich die Rechnung ausstellen kann. Es ist der Herr Okrutnik, der die Bilder bezahlt. Schicken Sie die Rechnung an Konstantin Okrutnik. Aber niemand was davon erzählen. Er hat nämlich gesagt, das bleibt unser süßes Geheimnis. Tags darauf beim Essen in der Traube wurde Maletta zufällig Zeuge eines Gesprächs, das zwei Männer, die er freilich nur vom Sehen kannte, am nächsten Tische miteinander führten. Und so ein Mörder kann sich ja hier Jahre versteckt halten, wenn er sich auskennt. Das sind diese unterirdischen Gänge unterm Dorf, die einen Keller mit dem anderen verbinden. Unterirdische Gänge? Viele hat man ja schon zugemauert. Und bei manchen Häusern dienen sie als Jauchegruben. Aber im Krieg, da hat man sie teilweise wieder erneuert, wegen dem Luftschutz nämlich. Und auch so, wenn man da unten verschiedene Sachen versteckt hat. Jawohl, wohl, so war's. Da waren sie versteckt, die schwarz geschlachteten Säue. Und jetzt? Jetzt hocken die Mörder dort unten und warten. Ich trau mich gar nicht mehr hinunter. Wer bekommt das Schwein, ne? Wir. Fräulein Hertha, der Herr Maletta und ich. Wir haben ja auch solche Gänge unter dem Haus. Der eine, der in den Weinkeller mündet, ist heute noch begehbar. Und der andere nimmt seit dem Umbau die Abwässer auf. Diese unterirdischen Gänge regen mich auf. Die möchte ich gerne mal anschauen. Ließe sich das machen, Fräulein Binder? Mich zieht es nämlich seltsamerweise immer nach unten. Aber ja, kommen Sie mit. Ich muss eh gerade hinunter. Und allein fürchte ich mich eh, seit der Mörder herumläuft. Und mit heftiger Drehung ergriff sie zwei leere Flaschen und eilte voraus. Da, hinunter. Mit Ihnen überall hin. Warum rennen Sie denn so? Wahrscheinlich, weil man kalt ist. Na nu, Sie sind doch die Wärme persönlich. Gerade deshalb ist man kalt. Ein tadelloser Keller. Nicht einmal der Boden ist hier fest. Da kann der Mörder nach vollbrachter Tat sein Opfer immer gleich verschwinden lassen. Mir scheint, Sie wollen mich erschrecken, Herr. Wenn Sie mich erschrecken tun, dann schrei ich. Aber keineswegs, das könnte ich doch gar nicht, auch wenn ich es wollte. Wo ist denn der Gang, von dem Ihr Vater erzählt hat? Dort hinten, um die Ecke. Es ist nicht viel zu sehen. Ein schieres schwarzes Loch in der Mauer, sonst nix. Und da kann man weitergehen? Wenn es einem Spaß macht, warum nicht? Ja. Ja, und wann werde ich die Ehre haben, die Schönste im Lande fotografieren zu dürfen? Wie soll denn ich das wissen? Ich weiß ja nicht, wer hier die Schönste ist. Das hat Ihnen Herr Okrutnik noch nicht gesagt? Nein, wahrscheinlich weiß auch er es nicht. Ja, am Ende weiß er es wirklich nicht. Ich möchte Sie unbedingt fotografieren. Natürlich nicht auf die übliche, saublöde Art, sondern in ganzer Figur und im Badetrikot. Na, das täten feine Bilder werden. Und das kostet sicher eine Menge. Und dann ich, mit meinen dicken Wadeln. Was sich Fräulein Eder leisten kann, das können auch Sie sich leisten. Die Häuslertochter, na, die hat's nötig. Der haben Sie wohl das umsonst gemacht. Ich wüsste sonst nicht, woher sie das Geld dazu nimmt. Na, Sie wissen doch. Sie will zum Film und da braucht sie gute Bilder zum Verschicken. Und anscheinend hat sie jetzt einen Protektor gefunden, einen reichen Freund. Und der bezahlt ihr jetzt wahrscheinlich die Bilder. Kennen Sie ihn? Ich möchte nicht drüber reden. In diesem Beruf muss man stumm wie ein Beichtvater sein. Wenn ich zu Ihnen komme, sagen Sie es mir? Vielleicht, wenn Sie mich schwach machen können. Sie taumelte gegen ihn an und er strich ihr wie zufällig über die ragenden Brüste. Er spürte den leisen Schauer, der sie durchlief, und bemerkte, dass sie nicht zurückwich. Wir müssen jetzt hinaufgehen. Was denken sich die dort oben, was wir hier treiben? Die denken sich, dass uns der Mörder erwischt hat. Zu diesem Zeitpunkt prallte draußen auf dem Gehsteig der Matrose mit Wachtmeister Habicht zusammen. Oha! Wie geht's? Ach, danke. Und wenn man als Mörder herumläuft, ist es ganz spannend. Hält man Sie für einen Mörder? Na, selbstverständlich. Naja, ich sehe schon. Wenn wir nicht irgendeinen verhaften, schnappen mir die Leute hier noch über. Irgendeinen? Einen ganz bestimmten. Verstehe schon. Man zeigt mit dem Finger auf ihn und hat ihn bestimmt. Das ist ein falscher Wolf mit Zahnprothese und ein Zebra, wenn er nicht schon neue Kleider anhat. Haben Sie schon gehört? Der Habergeier hat eine Wolfsspur gefunden. Eine Wolfsspur? Oh. Die finde ich neuerdings jeden Morgen vor meinem Fenster. Das sind die Stapfen von zwei riesenhaften Nagelschuhen. Da belauert mich doch einer von den Lumpen. Der Matrose ließ Habicht stehen und wurde durch die Straße sich entfernend zu einem abstrakten Zeichen inmitten des Schnees. Die Wolfsspur zog sich über den niederen Himmel. Die Wolfsspur lag als Schlinge um das Dorf und war vielleicht seit jeher schon gelegt. Aber niemand hat sie je gesehen. Am Freitag, dem 16., hörte Maletta tatsächlich jenes Geräusch, das zu hören er erwartet hatte. Dann wurde an die Tür gepocht. Herein. Da bin ich also. Nun werde ich ja sehen, ob ich ebenfalls Aussichten habe, ein Filmstar zu werden. Diese Aussicht hat heute jede und Sie sind wie geschaffen für den Heimatfilm. Ich möchte aber einen Vamp spielen. Ja, dann müssen Sie sich ausziehen. Bis wohin denn? Bis dorthin, wo schon wieder Fahrt wird. Das da will ich anziehen. Ich habe es mir für den Fasching machen lassen. Und damit wollen Sie mich bezirzen? Sie wissen also noch, warum ich hier bin. Selbstverständlich, ich vergesse nichts. Fangen wir an. Ja, aber Sie müssen hinausgehen. Ach so? Damit Sie sich umziehen können. Na bitte? Er ging auf den Gang und machte die Tür hinter sich dicht. Die hat aber feine Manieren. Das muss man ihr lassen. Aus meinem eigenen Zimmer sperrt sie mich aus. Sind Sie bald fertig? Nein! Sie kam an die Tür und sperrte auf und stand nun vor ihm und sah ihn erwartungsvoll und herausfordernd an. Er betrachtete sie mit kühlen, erwägenden Augen, während ihm die Knie zitterten und kein Speichel mehr in seinem Mund war. Ein seidenes Mieder umspannte ihr glänzend den Leib, und ihr Röckchen sträubte sich rund um die Hüften wie eine Rosette. Die Waden staken nun nackt in den pechschwarzen Röhren, und nackt und in einer schon unfassbar rosigen Farbe protzten ihre Schenkel und Arme. Reizend. Wirklich reizend. Kraft durch Freude, Freude durch Kraft. Mir scheint, Sie machen sich über mich lustig. Aber gar keine Spur. Sie gefallen mir doch. was sie für Muskeln an den Schenkeln haben. Ich nehme ihnen zu Ehren die Leica. Und ich setze mich ihnen zu Ehren sogar auf den Boden. Möchten Sie sich bitte vor die Tür stellen? Ich brauche einen dunklen Hintergrund. Warum denn so von unten? Wegen der Perspektive. Da werden die Haxen noch dicker, als sie eh schon sind. Ich weiß schon, was ich mache, glauben Sie mir. Sie müssen locker bleiben. Entspannen Sie sich. Nehmen Sie das linke Bein als Standbein und winkeln Sie das rechte etwas ab. Ja. So? Ja, ja, so ist es schon besser. Ja, bitte das Knie noch ein wenig höher. Mein Gott, Sie tun, als hätten Sie plötzlich Zement in den Stiefeln. Heben Sie doch die Ferse vom Boden. Na also. Und die Hände müssen weg. Mit denen wissen Sie schon gar nichts anzufangen. Die hängen jetzt da, wie bei Ihnen im Laden, das Kalbfleisch. Die legen Sie am besten in den Nacken. Jesus, Sie haben ja Urwälder unter den Achseln. Sehr ästhetisch wird das nicht gerade wirken. Das stört mich gar nicht. Wie mich der Herrgott gemacht hat, so bin ich. Ich denke gar nicht dran, mich auszurasieren. Jetzt knipsen's schon endlich. Oder haben's noch immer was auszusetzen? Allerdings, Ihre Hose schaut vor. Jetzt noch immer? Sie müssen die Hose ausziehen. Ich soll mein Hoserl ausziehen? Ja, mein Gott, ist das denn so eine Sache? Sie müssen aber wegschauen. Und er spürte die schier unerträgliche Hitze des Ofens und verspürte auch den würzigen Böckchengeruch einer Fleischhauerstochter. Ich habe sie ausgezogen. Na wunderbar. Wer hat der Erna den Film bezahlt? Sag's doch seinen Namen. Fängt er mit U an? Wenn er mit U anfängt, dann weiß ich genug. Sie meinen wohl, keine Antwort ist auch eine Antwort? Es hat mich ja nämlich nur interessiert. Im Grunde genommen ist es mir vollkommen blunzen. Stehe ich so richtig? Ausgezeichnet. Jetzt müssen Sie nur noch zu lächeln versuchen. Wer heutzutage Erfolg haben möchte, muss lächeln. Immer lächeln, wie der Präsident der USA. Halt aus, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ja, das war ja gerade das Schöne daran. Sobald Sie etwas machen, ist es schon Essig. Großartig. Fabelhaft. Herrlich. Sehen Sie, was Sie für ein Modell sind? Und jetzt vielleicht so? Ja, ausgezeichnet. Und jetzt? Halt, ja, ja, ja, ja, so bleiben Sie bitte. Drehen Sie sich bitte um und schauen Sie neckisch über die Schulter zurück. Entzückend. Bitte bleiben Sie so. Aber ziehen Sie zuerst Ihre Stiefel hinauf. Die machen Falten, das sieht hässlich aus. Sie bückte sich, so wie sie da stand, und zerrte an den Schäften ihrer Stiefel. Bückte sich völlig arglos. Und in dieser einen Sekunde knipste Maletta. In Ordnung. Er hatte das Dokument, nachdem es ihn verlangt hatte. Er brachte einen Selbstauslöser an dem Apparat an, trat ganz leger an sie heran, zählte unhörbar bis drei, packte sie dann überraschend unter den Knien, kippte sie im nächsten Moment auf den Tisch, sich selber von der Seite her auf sie werfend. Auf dem Boden zusammengekrümmt und stöhnend vor Schmerz erlangte er wieder die Besinnung, während Hertha schon im Mantel unter Zurücklassung ihres Geruchs und ohne ihn eines Blickes zu würdigen, wie ein wütender Windstoß aus der Mansarde schoss. Bis auf jenes Bild, das mit Hilfe des Selbstauslösers geknipst und vorderhand noch nicht entwickelt war, hatte er Herthas Bilder fertiggestellt. Und er hatte zwei Kuverts beschriftet. Das eine an Fräulein Binder in Schweigen, das andere an Ukrutniks Adresse. Alsdann hatte er die Bilder des Filmstars mitsamt einer auf Ukrutnik lautenden Rechnung in den an Hertha Binder beschrifteten Umschlag gesteckt. Deren Bilder aber, ohne Rechnung und ohne jeden Kommentar, in jenen Umschlag, welcher an Ukrutnik adressiert war. Wo ist sie? Die Hertha! Wo ist sie? Ja, unwahrscheinlich! Die ist nicht in ihrem Stall! Wo ist sie? Ukrutnik stampft vor die eigene Tür, reißt sie auf und poltert ins Zimmer. Dort aber steht sie schon und glurt ihm entgegen. Und schmeißt ihm ein Dutzend Fotografien in das Gesicht mitsamt einer Rechnung. Er greift auch schon in die Brusttasche seines Jacketts, zerrt schon das andere Corpus Delicti hervor. Du Bücher, du Hurentreiber! Schau dir das an! Und das? Was ist das? Das bin ich. Aha! Und, bist das auch? Da riech an dem da! Gottes Willen, wie ist denn das möglich? Ja, das frag ich dich! Ich hab die Hosen ausgezogen. Ja, das seh ich. Das ist der Beweis. Ein feines Frauenzimmer. Pfui Teufel! Und du? Was treibst denn du? Gar nix! Und klatscht ihr das Bild ihres Hinterteils flach auf den Mund. Da stürzt sie heulend aus dem Zimmer. Minuten später war er bereits vor dem Hause der Supans und drosch wie mit Vorschlaghämmern gegen die Tür. Du Künstler! Mach auf, du Künstler! Doch Maletta lag oben im Bett und rührte sich nicht. Und die Supans lagen bereits in den Betten und rührten sich auch nicht. Und das Dorf lag ringsum reglos da und nahm von dem unerheblichen Aufruhr keine Notiz. Denn morgen früh sollte die Treibjagd beginnen. Diese Jagd, von Habicht geplant und in Szene gesetzt, sollte zeigen, dass man nicht untätig war, dass alles geschehe, die Bluttat von Schweigen zu sühnen. In der Zwischenzeit hatte der Matrose seine Pelzjacke angezogen und die Mütze auf den Schädel gedrückt und sich ins Dorf aufgemacht. Er gelangte in die erste Kurve, er kam in die zweite Kurve. Nun sah er die Straße entlang bis ans Ende des Dorfes. Und mitten auf der Straße stand ein Mann. Ja, sowas. Da ist ja ein Mensch. Finden Sie das so bemerkenswert? Allerdings. Denn die Menschen werden immer seltener. Im Gegenteil, es werden immer mehr. Bitte, nennen wir es Menschen. Nennen wir es Menschen, was da herumläuft. Ach so, Sie zählen sich nicht zu der Sorte. Genauso wenig wie Sie. Wie wollen Sie das wissen? Sie sind ja auch nicht auf der Treibjagd. Sie spielen ja auch keine Rolle beim Bauerntheater. Manchmal darf ich die des Mörders spielen. Sie sind wohl der Herr, der hier der Matrose genannt wird. Ja, der bin ich. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Karl Maletta. Sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Was weiß man? Möglich ist alles. Herrgott, mir kommt der Kerl auch bekannt vor. Aber wieso denn? Ich bin ihm noch niemals begegnet. Oder habe ich von ihm geträumt? Der Matrose war schon lange daheim und hatte auch bereits sein Essen fertig und dachte dabei noch immer an seine Begegnung, deren Nachgeschmack sich mit dem Essen mischte. Oder hat er einen Doppelgänger, den ich kenne? Herrgott, an wen erinnert mich der Kerl? Das ist alles Blödsinn. Mittlerweile begab sich unten in der Ortschaft Folgendes. Eine Kugel mit einer Achse von ungefähr 1,70 Meter musste vom Walde herab durch die Felder gerollt sein. Jedenfalls war sie auf einmal zwischen den Häusern. Die Kugel war ein Mann. Er nahm Kurs auf das Gendarmeriekommando. Die Kugel wartete auf das hierorts und hieramts ihr winkende Ende der Freiheit. Einige alte Leute und einige Kinder standen um sie herum und gafften sie an. Da sitzt er ja! Ja, meine Söhne, da sitzt er! Hat's ihn zusammen! Hat's ihn nieder! Nur langsam. Eins nach dem anderen. Steh auf! Nun wurde verhört. Der Sträfling saß verkehrt auf einem Stuhl, die Hände an der Lehne festgebunden. Sie hatten Handtücher nass gemacht und zusammengedreht. Jetzt sei vernünftig. Wir wissen doch, dass du ihn umgebracht hast. Du sagst jetzt einfach, ja, ich habe ihn umgebracht. Geh her. Und dann hören wir zu schlagen auf. Alles dann. Du hast ihn erschlagen. Na, heraus mit der Sprache. Eins. Zwei. Wird's bald. Los, drei. Aus. Lass den verschnaufen. Er kann ja schon nicht mehr. Na? Was meinst du? Hm? Machen wir Schluss? Pass auf. Geschehen kann da ja eh nichts. Die Todesstrafe ist ja abgeschafft. Also leg schon ein Geständnis ab. Widerrufen kannst du es ja noch immer. Ich habe ihn nicht erschlagen. Wo bist du denn gewesen in dieser Nacht? Irgendwo im Wald. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir, wir wissen genau, wo du warst. Und wir wissen, dass du ihn erschlagen hast. Das Handtuch sauste wie ein weißer Vogel auf ihn zu. Nein, nein, ich bin's nicht gewesen. Er bäumte sich auf, vom Schmerz in den Himmel gerissen. Minuten später wusste die Ortschaft Bescheid. Rotschädel Vinzenz kam in die Traube getrampelt. Schnaps her! Schnaps her, verflucht noch einmal! Er hat gestanden! Die Augen glurten ihm blau aus dem roten Gesicht. Und er hieb mit der Faust auf den Tisch, dass die Wirtschaft erbebte. Gestanden hat er, verstehst? Er ist der Mörder! Man wollte den Sträfling nach Karldorf bringen. Alle drängten der Eskorte nach und ballten die Fäuste gegen den Mörder. Was dann geschehen ist, wissen alle. Sie gelangten an den Eberberg. Da reißt sich der Mörder, dem man das gar nicht mehr zugetraut hatte, einfach los und rennt den Hang hinauf. Halt! Stehen bleiben! Oder wir schießen! Nicht auf ihn schießen, nur in die Luft. Doch da krachen schon die Schüsse los. Der Matrose hörte die Schüsse. Sekunden später riss er die Tür auf und eilte hinaus und gewahrte drei Hunde vor sich, die an etwas zerrten. Es war ein Mensch. Der Matrose stand bewegungslos im Schnee, und ihm gegenüber und ebenso reglos standen die anderen. Und zwischen ihnen lag der Tote und bezeichnete ein schwarzes Kreuz. Seid ihr nun zufrieden, ja? Ich hab doch noch laut geschrien. Nur in die Luft. Na also, da liegt er jetzt und rührt sich nicht mehr. Der erste Schuss darf immer nur ein Warnschuss sein. Ich habe auch nur in die Luft geschossen, gell, ja? Rotschädel, hast du Dreck in deine Ohren oder was? Ich hab nichts rufen hören. Ich bin doch auf dem meinen nur taub. Ja, aber auf der anderen Seite vom Schädel hast du auch noch eins. Und ich bin doch zu dir hingerannt, du Depp. Also, bitte, lassen wir es gut sein. Scherereien wird es deshalb keine geben. Und die Sache ist damit erledigt. Gebt euch keiner trügerischen Hoffnung hin. Diese Sache ist noch lange nicht erledigt. Aber Sie wissen ja nichts. Wer hat doch den Mord an den Schreckensschlager gestanden? Was? Ja. Er hat sich selbst gestellt und dann im Verlauf des Verhörs auch die Mordtat gestanden. Und gar nicht gesagt, wo er die Silvesternacht geschlafen hat? Wenn Sie etwas auszusagen haben, ja? Dann kommen Sie morgen zu mir aufs Postenkommando. So, jetzt sind wir allein. Schießen Sie los. Tja, wenn ich so schießen könnte, wie mir es ums Herz ist, dann würde es heute schon einige Tote hier geben. Aber schießen nach Lust und Laune, das dürft ihr nur ihr. Und verdammt nochmal, ihr tut es auch. Ja, selbstverständlich haben wir geschossen. Selbstverständlich. Nicht ich selber, die anderen haben geschossen, aber in diesem Fall war das vollkommen richtig. Dieser Mann, den ihr gekillt habt, hat leider nicht gewusst, dass ihr dringend einen Mörder braucht. Und dann? Dann hat er einen Mord gestanden, den ein anderer begangen hat. Und wieso er das getan hat, das würde ein Disziplinarverfahren bald klären. Wir haben genau nach den Dienstvorschriften gehandelt, ja? Glauben Sie vielleicht, es macht mir Spaß, in diesen Drecksnest hier Gendarm zu sein? Wenn ich überhaupt noch etwas mache, dann doch nur, um endlich einmal befördert zu werden und in die höhere Lohnklasse zu kommen. Sie wissen es genauso gut wie ich, dass dieser arme Narr kein Mörder war. Sonst hätten Sie niemals versucht, seinen Tod zu verhindern. Gar nichts weiß ich. Ich muss mich an die Tatsachen halten. Er hat sich gestellt, er hat einen Mord gestanden, dann wollte er fliehen. Ja, da hat man ihn erschossen. Wirklich praktisch. Sehr richtig. Aber was kümmert das Sie? Sie tun, als hätten Sie den Kerl gekannt. Jawohl, ich habe ihn gekannt. Ich habe mich längere Zeit mit ihm unterhalten. Und jetzt kommt das, was ich ihm jedenfalls schuldig bin. Und beißen Sie sich bitte in den Arsch. Er hat, was ich jederzeit zu beschwören bereit bin, die Nacht, in der der Mord geschehen ist, bei mir geschlafen. Er ist am 31. Dezember um ungefähr 16:30 Uhr nachmittags zu mir gekommen und hat mich erst am Neujahrstag wieder verlassen. Erst nach Ihnen und dem tollen Herrn Inspektor. Ist Ihnen klar, dass ich Sie anzeigen muss? Ja, bitte. Versuchen Sie es doch. Ein Schritt und die Lawine stürzt auf Sie. Was für eine Lawine? Die Lawine, die schon seit Jahren über dem Dorf hängt. Wenn die einmal niedergeht, dann sind Sie erledigt. Dann wird man erklären, dass Sie die wirklichen Täter gedeckt haben. Ach so, Sie drohen mir. Das ist ja lustig. Ja, ich drohe Ihnen. Denn ich hab's nicht nötig, Sie zu bestechen. Ja, ja, Sie stehen auf wackeligen Beinen. Ja, was soll ich jetzt machen? Sie sollen den Mörder ergreifen. Dann werden Sie meinetwegen Innenminister. Am nächsten Morgen pünktlich um 6:30 erwachte Maletta von der Erschütterung und den Geräuschen, die Fräulein Jacobi mit ihrer Gymnastik hervorrief. Und zu all dem pfiff sie noch ein Wander- und Marschlied. Da sprang er auf und schlüpfte in den Mantel und war bereits an ihrer Tür und klopfte an. Moment, ich muss mir erst das anziehen. Ja, sowas, Sie sind ja schon auf. Natürlich, immer mit Ihnen, Sie wecken mich ja. Ja, von morgen an turnen Sie mit, das wird Ihnen gut tun, damit Sie nicht total versulzen, Volksgenosse. Ich habe ein Anliegen. Darf ich heran? Bitte, bitte, ich bin ganz Ohr. Aber machen Sie rasch, ich muss mich waschen. Sie wissen doch, der Herr Leitner ist in der Traube zum Mittag. Würden Sie vielleicht so gut sein und ihn fragen, ob ihm letzthin irgendetwas aufgefallen ist? An Fräulein Binder oder diesem Kerl, der ihn Vieh macht. Ich möchte wissen, ob im Wirtshaus über mich gesprochen wird. Aber bitte fragen Sie unauffällig, so im Gespräch. Irgendeine Gelegenheit wird sich schon bieten. Die sich neulich hat fotografieren lassen. Das ist doch die Hertha gewesen, habe ich recht? Ja. Das war wohl der Mann, der Samstag am Abend da unten getobt hat, der beleidigte Herr Ukrutnik. Ach wo, das glaube ich nicht. Das wird irgendein Betrunkener gewesen sein. Ach was, ein Feigling sind Sie. Das ist alles. Rasieren Sie sich den Bart und waschen Sie sich und dann hinaus mit Ihnen ins feindliche Leben. Allerdings war Malettas Untergang beschlossen. Beschlossen hinter Hertha Binders Stirn. Sie hatte sich mit Ukrutnik versöhnt und die Nacht besonders süß mit ihm geschlafen. Er war bereits aufgeklärt, was sich beim Fotografieren abgespielt hatte. Dass Maletta versucht hatte, Hertha Gewalt anzutun und wieso es überhaupt dazu gekommen war. Unterdessen war es Nachmittag geworden und an der Tür des Matrosen wurde kurz und schwächlich geklopft. Er hob den Kopf und lauschte höchst befremdet. Nach Gendarmen klang dies Klopfen nicht. Da stand der Fotograf vor ihm und lächelte. Kommen Sie nur herein. Sie stören mich nicht. Meine Werkstatt. Überall Lehm. Besser als Fotografien. Das ist immerhin möglich. Na? Am Sonntag hat sich ja noch allerhand getan. Sie wissen, was ich meine. Oder wissen Sie es etwa nicht? Ja, gewiss. Sie meinen das ruhmreiche Ende der Treibjagd. Ein Volksfest, nicht wahr? Das ist es gewesen. Und ich hab's der Bande nicht einmal versalzen können. Aber es war doch ein Mörder. Ein Mörder. Ebenso wenig wie Sie oder ich. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, Ihnen begegnet zu sein. Ich bin aber auch nur ein Mensch. Also hoffen Sie nichts. Das weiß ich. Aber sind Sie etwa darauf stolz? Nein, bei Gott. Manchmal wäre ich lieber ein Vieh. Wer sich als Teil dieser Menschheit noch wohl fühlt, ist entweder äußerst beschränkt oder selber ein Lump. Aber ich sehe zufriedene Mienen, wie sie das Vieh hat. Ich hasse die Menschen. Das hätte ich ebenso selber gesagt haben können. Ich habe die Menschen fotografiert. Haben Sie jemals Menschen getötet? Nein, warum? Nur so, ich möchte es wissen. Nein, das habe ich noch nicht getan, aber Lust dazu könnte man manchmal bekommen. Im Krieg hat man es müssen, ob es einem Spaß gemacht hat oder nicht. Ach, hören Sie zu, man muss einen Schmarrn, man muss nämlich nicht einmal leben, so fängt es an. Aber die Pflicht und der Eid. Ja, solche Eide schwört man mit gekreuzten Fingern oder gar nicht. Denn die Pflicht, auf die Sie sich berufen, die gibt es gar nicht. Aber wenn man Sie gezwungen hätte? Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht so weit kommen lassen. Ich habe einmal geschossen. Geschossen, weil es mir befohlen worden ist. Ich habe gewusst, was da befohlen wird, ist ein Verbrechen. Und trotzdem habe ich gehorcht und habe geschossen. Man kann auch noch im letzten Augenblick begnadigt werden. Wenn man versäumt hat, um Gnade zu bitten, dann nicht. So. Jetzt muss ich aber machen, dass ich weiterkomme. Es hat mir wohl getan, einmal mit einem Gleichgesinnten zu sprechen. Ich lasse jedem seine Meinung, ob ich sie nun teile oder nicht. Ihre Krüge und Töpfe da haben schöne Formen. Ihr Vorteil ist der, dass sie hohl sind. Man kann in sie hineintun, was man will. Also, bis zum dicken Ende. Als Maletta seine Behausung erreichte und er gerade die Gartentür aufmachen wollte, löste sich plötzlich aus dem Dunkel eine vermummte, schattenhafte Gestalt. Herr Maletta? Ja? Einen Moment. Sie haben sich ja fein benommen. Und sowas will ein gebildeter Mensch sein. Pfui Teufel. Ja, Sie sehen mich völlig zerknirscht und vernichtet, aber das Ganze war ein Verhängnis. Ich kann nichts dafür. Aber was, das haben Sie mir doch zu fleistern. Aber Fräulein, was glauben Sie denn? Ich liebe Sie doch. Na wunderbar, da bin ich ja richtig bei Ihnen. Da bringen Sie nur gleich den Film herunter. Das geht leider nicht. Ja, warum denn nicht? Sie brauchen ihn noch nimmer. Doch, ich will ihn mir doch manchmal ansehen können. Ich will sie wenigstens als negativ besitzen. Ich will ihn ja gar nicht umsonst haben. Ich bezahle selbstverständlich meine Bilder. Und den Film bezahle ich Ihnen außerdem. Ich bin an das Armsein gewöhnt. Ich brauche kein Geld. Aber Sie möchten vielleicht etwas anderes haben. Es gibt ja schließlich noch was anderes als Geld. Sind denn solche Bilder gar so schön? Ist denn nicht die Wirklichkeit viel schöner? Das ist doch jetzt ein Witz gewesen. Ein Witz? Ich bin jetzt nicht aufgelegt, Witze zu machen. Wenn Sie mir den Film nicht herunterbringen, dann habe ich meinen Bräutigam gesehen. Und Sie würden wirklich? Wenn Sie das als Preis verlangen, warum nicht? Ich bin ja schließlich nicht beim Jungfernbund. Und ein bisschen Vergnügen werde ich ja hoffentlich auch dabei haben. Also gut. Sie bekommen den Film. Kommen Sie mit. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Nicht jetzt gleich. Bringen Sie ihn morgen Mittag in die Traube. Dann können wir ausknobeln, wann und wo wir es machen. Und war in dem Augenblick, da er die Hand nach ihr ausstreckte, um sie zu fassen, um sie wenigstens symbolisch in Besitz zu nehmen, seitlings über die Schneebarriere gesprungen, so dass er wie ein Narr ins Leere griff. Am nächsten Tag betrat Maletta, den Film in der Tasche, die Traube. Der Lehrer saß schon im Skidress bereit und sah ihm entgegen. Die Kellnerin Rosel servierte ihnen die Suppe und so waren sie vom Reden dispensiert. Sie neigten sich erleichtert über ihre Teller und löffelten das laue, gelbe Wässerlein. Dann kam der Schweinebraten. Etwas fett. Überhaupt kein Fleisch dran. Diese Nacht ist eine Mondfinsternis. Eine totale? Hoffentlich klart es noch auf, damit man das sieht. Sie neigten sich aufs Neue über die Teller. Maletta aß voller Widerwillen den Braten. Dann war auch das erledigt. In diesem Moment wurde die Tür nach dem Torweg geöffnet und Hertha Binder steckte den Kopf herein. Sie blickte auf Maletta, gab ihm mit den Augen einen Wink und war in der nächsten Sekunde schon wieder verschwunden. Zahlen! Was ich Sie fragen wollte, haben Sie das Buch schon ausgelesen? Was für ein Buch? Na, das Buch, das ich Ihnen geborgt habe. Ach das, ich habe noch gar nicht angefangen. Nicht, was Sie lesen, ist bald. Die Kellnerin kam und kassierte. Und Maletta war schon an der Tür und auch schon draußen. In der weiß gekachelten Tiefe der Fleischbank gewahrte man Hertha. In der rechten einen Fetzen rohen Fleisches kam sie gerade hinter dem Hackstock hervor. 20 Decker Braunschweiger? Ich habe den Film in der Tasche. Was für einen Film? Na, den Film, auf dem Sie drauf sind. Geben's her. Nur langsam, eins nach dem anderen. Sie trauen mir nicht. Sie mir ja auch nicht. Wann wollen Sie kommen? Zu Ihnen komme ich nicht. Das ist zu riskant. Mir ist was Besseres eingefallen. Sie kommen zu mir. Was? Ich zu Ihnen? Hier? In der Traube? Psst! Ich habe mir da was ausgedacht. Ich sage Ihnen jetzt, wie Sie ins Haus kommen können. Also, da geht's hinunter. Dann ist da der Gang, der in den Keller führt. Sie steigen da ein. Sie gehen die Wand entlang bis in den Keller. Das Licht auf der Kellertreppe lasse ich brennen und unter die Kellertür stecke ich ein Hölzel, damit sie nicht zuschnappt. Und dann? Dann sind sie am Torweg. Sie wissen ja eh. Und dann schleichen sie nach oben. Und die letzte Tür auf dem Gang ist meine. Ja. Und dann sitze ich zum Schluss im Keller und statt ihrer kommt ihr Bräutigam mich glücklich machen. Wer nicht wagt, gewinnt nicht. So, und jetzt geben Sie mir endlich den Film. Jetzt? Schon im Voraus? Ich bin noch nicht blöd. Ja Gott, mein Bräutigam fährt noch am Nachmittag heim und bis dahin muss ich ihn haben, hat er gesagt. Also, von mir aus. Da haben Sie ihn. Danke. Also, so gegen 23:30? Ich lass Licht und lass die Tür von meinem Zimmer offen. Maletta machte sich für ein Abenteuer schön. Er holte seinen guten Anzug aus dem Schrank. Er band die Krawatte. Es wurde 8. Dann hörte er Schritte auf der Treppe. Fräulein Jacobi kam heim und ging in ihr Zimmer. Da wurde von drüben an der Wand geklopft. Herr Maletta? Ja? Haben Sie Zeit? Was ist denn? Kommen Sie schnell herüber. Ich habe was für Sie. Böses ahnend trat er auf den Gang und öffnete die angelehnte Tür. Fräulein Jacobi stand in der Mitte ihrer Mansarde und sah ihm mit auffällig strahlenden Augen entgegen. Sie wollten mir doch auskleiden helfen. Ach ja? Ich habe so etwas gesagt. Na bitte, die Gelegenheit ist da. Ich brauche dringend einen Stiefelknecht. Aha, das deutsche Mädel ist marschiert. Natürlich, immer mittendurch, hoppla. Packen Sie an. Und sie saß schon auf dem Bett und schwang die Beine. Er packte an. Er griff in Kot und den Schneematsch, gepackt von einer satanischen Wut. Es gab ein Geräusch, als würden zwei Flaschen entkorkt, und die Stiefel flogen durch das Zimmer. Er aber fasste die Lehrerin stracks bei den Fersen und riss ihr die mächtigen Beine senkrecht nach oben. Maletta hob an, mit seiner Rechten auf ihren Hintern loszudreschen. So, Frau Lehrerin, jetzt turnen wir. Schon genug, schon genug, genug, genug, genug, genug. Ich ergebe mich ja. Ich unterwerfe mich dem Stacksen aller Männer. Da ließ er völlig außer Atem von ihr ab. Auf dem Bettrand kauernd sah er auf sie nieder. So ergeht es dem starken Helden, wenn er dem schwachen Geschlecht seine Kraft zeigen will. Ich heiße Ilse. Na, was ist denn? Worauf wartest du denn noch? Ein zweites Mal bekommst du mich nicht mehr so hin. Nein, danke. Den Stiefelknecht habe ich Ihnen gemacht. Für das Weitere nehmen Sie sich einen Lohndiener auf. Den Rock in der Höhe lag sie noch immer auf dem Bett. Noch niemals so geschändet, so beleidigt wie jetzt von diesem lächerlichen Wicht. Er aber hatte sich abgewendet und trat aus der Tür. Idiot! Dreckiges Schwein! Glauben Sie wirklich, dass ich mit Ihnen ins Bett gehen würde? Er hörte sie wie eine Irre lachen, da er schon in seinem Zimmer hin und her ging, dass sie herauskam, die Treppe hinablief und das Haus verließ, als jage sie der Teufel. Und auch der Matrose irrte durch das Dorf. Er kam an der Traube vorbei. Drinnen schien sich der Stammtisch versammelt zu haben. Habicht, der Forstadjunkt Strauß und Rotschädel Vinzenz. 2 oder 3 Minuten nach 3:45. Wie lang hat er bis zur Ziegelei gebraucht? Höchstens eine halbe Stunde, nicht wahr? Und? Die Sache ist doch erledigt. Na, ich überleg mir etwas. Der Grüppel, der alte Krocher, der hat eine Stunde zum Ziegelofen braucht, verstehst? Jetzt sollte es ihm doch am halben Weg begegnen. Und da war es 7. Danke, der Zotter. Was der mir redet. Und dir? Die ist doch damals schlecht geworden. Kannst du dich erinnern? Du bist doch über eine halbe Stunde am Häusl gesessen. Ob ich mich erinnern kann. So ein Bauch wie das vergisst man nicht so geschwind. Ich meine, hab ich damals geschissen. Der Abergär und der Schober, die sind ja schon nachgeschaut gekommen. Der Abergär. Der passt auf dich. Was hat er denn gesagt? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Soll mich dummeln, hat er gesagt, ne? Und der Zotter, der hat sich in der Zeit geirrt, verstehst? Der Alte hat gewisse Stunde gebraucht oder noch länger. Das ist ja wurscht, das ist ja ganz Blunzen. Der Fall ist aufgeklärt, der Fall ist erledigt. Du, Rotschädel, gell, ja, du hast doch ein Radl daheim. Also das ist nicht ganz richtig, warum denn? Das habe ich vor Jahren zerlegt. So, so. Ja, wo er schon hin? Der Matrose kam nun zur Kirche. Er stapfte die Stufen hinan und trat in den Friedhof und stand auf einmal vor der Totenkammer. Er blickte in die leere Totenkiste. Dann setzte er seine Mütze auf und stapfte in seinen eigenen Spuren zurück. Herniedersteigend bemerkte er einen Mann auf dem Kirchplatz. Wachtmeister Habicht inmitten windiger Nacht. Nanu, wo kommen Sie denn her? Na, das sehen Sie ja, auf dem Friedhof bin ich gewesen. Jetzt? Warum denn nicht? Ist das verboten? Darf man nur ins Wirtshaus gehen um diese Zeit? Ja, ausgerechnet in der Nacht. Sie können ruhig sein, ich schände weder Lebende noch Tote. Also wie ist das? Sind wir miteinander fertig? Nicht ganz, Sie wissen doch was, warum reden Sie nicht? Soll ich mir vielleicht den Mund verbrennen? Ich habe diese Tage nachgedacht. Und ich habe einmal alles umgedreht. Ich habe mich nicht mehr gefragt, wer ist verdächtig. Ich habe jetzt nachgedacht, wer es am wenigsten ist. Na und? Na, ich habe mich gefragt, welcher mag wohl ein Alibi haben? Und da ist mir plötzlich aufgefallen, einer hat seine schon gleichsam im Voraus bewiesen. Ich glaube zu wissen, um was es sich handelt. Ich kann es noch nicht glauben. Das wäre Idiotenschlauheit. Leider habe ich bereits bemerken müssen, dass dieses Alibi, wenn man es näher betrachtet, gar keins ist. Ich will Ihnen was erzählen. Hm? Hören Sie zu. Anfang Dezember war ich im Moos bei dem alten Gorilla, bei dem Schmied, der seine Werkstatt hier verkauft hat. Auf dem Heimweg bin ich in die Dunkelheit geraten. Naja, und wie ich zu der Brücke komme, wo die Eichen stehen, höre ich auf einmal ein Geräusch. Ein Kerl hat dort auf einen anderen Kerl gewartet und dann haben sich die beiden unterhalten. Und Sie haben denen zugehört? Freilich. Mhm. Sie haben über einen Mann beratschlagt. Der redet wieder überall herum und dagegen müsse etwas unternommen werden, sonst könnte am Ende noch irgendein Unglück geschehen. Und Namen haben Sie keinen genannt? Nichts. Sie haben von ihm per der Alte gesprochen. Und Sie waren sich sogleich darüber einig, dass man da nur eines machen könne. Ja, und dann? Und dann haben Sie etwas gehört und sind plötzlich verstummt. Und Sie haben keine Ahnung? Ich teile nur Tatsachen mit. Meine Ahnungen behalte ich für mich. Dahinter scheint ja noch viel mehr zu stecken. Passen Sie auf, überstürzen Sie nichts. Schauen Sie sich erst den Ziegelofen näher an. Sie reichten einander die Hände und trennten sich. Und eine Stunde später war Karl Maletta auf die Straße getreten. Mit einer Kerze und einer Schachtel Zünder ausgerüstet, schlug er den gewohnten Weg zur Traube ein. Da war die Falltür. Er fasste den Ring und hob den Deckel. Dann ließ er sich auf alle Viere nieder und schob sich im Rückwärtsgang in das finstere Loch. Er zündete die Kerze an und stieg vorsichtig die Stufen hinab. Atemberaubende Pest schlug ihm entgegen, und da erlosch das Flämmchen. Er machte kehrt, aber die Falltür war zu. Er ist drin. Kommt's her. Psst, ich höre was. Er ist zurückgegangen. Er wird schon nur eine freuen. Hoffe ich, mach mich gleich nass. Maletta tappte durch den Kanal, tastete sich an den schmierigen Wänden entlang, hin und her zwischen dem Pestgestank und der Falltür. Er griff in ein Rohr, aus dem ein Brei floss, taumelte vorwärts und trat ins Leere und versank in der Jauche. Schweine! Drin ist er. Geht's dieser drinnen? Die Leiter her! Den Deckel auf! Was ist denn da unten los? Was treibt's denn da unten? Ein Einbrecher hockt im Kanal! Was? Der Fotograf ist im Kanal! Ja, Himmel, Herrgott, Gott, sie tiert noch einmal! Na los, steig auf, aber geschwind! Wer ist im Kanal? Unten aber gurgelte Maletta, den Mund, die Augen, die Nasenlöcher voller Jauche. Und erst nachdem er schon etliche Male zurückgeplanscht war, gelang es ihm, die Leiter hochzusteigen. Was machen Sie denn da in der Senkröm? Einbrechen wollte er. Durch die Falltür wollte er ins Haus schleichen. Ja, sowas gibt's denn das auch? Gendarmerie! Gendarmerie! Ja, halt's mal! Glaubst denn, wir wären nicht fertig mit so einem Stück Dreck? Und trat dabei Maletta ins Kreuz, sodass er kopfüber in den Kot fiel. Maletta begann auf allen Vieren wie ein Tier zu kriechen, schleifte sich vor durch den Torweg, erreichte die Straße, versuchte sich aufzurichten und rollte wie leblos in den Schlamm des Straßengrabens. Die Wolfshaut. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman von Hans Lebert. Für das Radio bearbeitet von Helmut Peschiner. 2. Teil. Erzähler Peter Matic. Matrose Michael König. Maletta Ernst Konarek. Binder Wirt Götz Kaufmann. Hertha Binder Jaschka Lämmert. Habergeier Wolfgang Hübsch. Rotschädel Wolfgang Böck. Fräulein Jacobi Uli Meier. Habicht, Heribert Sasse. Sträfling, Helmut Bohatsch. Schober, Hermann Scheidel-Eder. In weiteren Rollen Leo Braune, Gertrud Rassel, Peter Färber, Harald Hart, Willi Höller, Roland Knie, Josef Lorenz, Karl Mehnrath, Peter Strauß und Peter Urey. Musik Max Nagel, Tongestaltung Stefan Wirtitsch und Hertha Werner, Regieassistenz Maria Lind, Regie Robert Matejka. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur und dem Österreichischen Rundfunk 2005.